und sie wünschen von dir, die Strafe zu beschleunigen. Allah wird sein Versprechen nicht brechen. Und gewiss, ein Tag bei deinem Herrn ist wie 1000 Jahre nach eurer Berechnung.